Welcome to Sunday Eve Experiment. All 2 weeks, 6 to 8 p.m. Ein Jahr ist vorbei. Heute ist unsere wunderschönste Sendung, möchte ich fast sagen. Wir haben es geschafft. Leider mit ein paar Schwierigkeiten. Aber ich hoffe, die kriegen wir hin. Es gibt ein paar Änderungen. Heute halt nur als Download-Version für euch, für da draußen, MP3 zu Hause. Ich hoffe, ihr hört uns jetzt in eurem Kopfhörer, auf eurer Anlage oder sonst wie. Wir lassen uns den Spaß nicht nehmen. Wir senden oder produzieren weiter. Und sobald Neuerungen da sind oder Neuigkeiten oder wir irgendwie was geklärt haben, geben wir natürlich Bescheid. Ja, und auch ich sage Hallo an da draußen. Ein Jahr Sunday Eve Experiment, Resümee kurz für mich. Es war ein cooles Jahr, trotz einiger Schwierigkeiten, wie der Sie schon sagte. Aber es hat Spaß gemacht und ich sage erstmal Musik ab und wir bleiben dran. Thank you. einem Jahr ist viel passiert und wir möchten hier an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, uns nochmal bei allen Studiogästen zu bedanken. Und darunter, wir haben hier eine schöne Liste, wären der Spencer, der in unserer zweiten Sendung war, war ziemlich cool, dem Toxedo, den Danik, den ich da kennengelernt habe, der mit Martel hier war, Gürgi Deval von Spur 1 und Mr. Gunne, den wir live in Erfurt damals interviewt haben, die Fat Fenders Leute, Alex Bex und die Bitch Brothers, den Split aus München, der da etwas wortkarg war, weil sich nicht traute, Mr. Francis 64. Ja, und nach dem Francis kommt natürlich unser wahren Oldschool Special, das war unsere 13. Sendung, dann natürlich mal uns natürlich noch, Dank an uns beide. Wir haben natürlich auch 5 Sendungen bestritten. Dann der Lars Funk. Herzliche Grüße auch und danke an den Thilo Rock. Der Clemens, Ex-Pussy-Total Partystar. Dann die komplette Skepa-Crew, Korova, Voices, Tony Torero und der Produzent Sören Machisse. Und zum Schluss natürlich, was unsere letzte Sendung betrifft, der Bennett. Und nicht zu vergessen, The White Afro-Nigger Honix, Ex-Positalbarer Star. Ein lustiges Programm, muss ich sagen, jetzt so im Nachhinein, nach jetzt einem Jahr. Wir werden natürlich versuchen, in dem nächsten Jahr, wenn wir es durchziehen, was ich natürlich auch hoffe, oder? Noch mehr Gäste aus Region und natürlich auch überregional zu aktivieren. Wollen unsere Sendung aber so beibehalten im Stile von alles kann, nichts muss. Ja, mehr fällt mir erstmal nicht ein. Nee, Rick ist dran. Ja, also das 14-tägige Programm werden wir sicherlich beibehalten werden. Brauchen ja auch ein bisschen Zeit für die Vorbereitung, die Produktion und die langen Abende auf der Couch mit unseren Interviewpartnern, die unvergessen bleiben. Da muss ich gerade hier an Skepa denken, die ja nicht nur einmal da waren, sondern ganze 4-mal. Zumindest waren es 4 Sendungen und das war sehr lustig. Ach, so ein bisschen in Erinnerung schwelgen ist schon schön, vor allem wenn ich an die erste Sendung denke, als wir uns 8 Stunden quälten, um 5 Minuten Gespräch zusammenzuschneiden. Heute geht das alles ein bisschen flotter und leichter und von daher möchte ich es ungern missen. Tja, und wir möchten natürlich diese Sendung auch nutzen, um ein bisschen über uns beide zu sprechen. Die wir uns nannten Blind BC, Agra Sounder Twins. Warum, kann ich so nicht sagen. Das war meine Idee. Ich habe ein paar Vorschläge gegeben und dazu ist es geworden. Wie das halt so ist, neue Projekte, neue Pseudonyme. Aber dahinter die gleichen Leute und musikalisch natürlich nichts Neues gewesen. Wer das verfolgt hat, wird bemerkt haben, es ging doch stark in die minimale Richtung. Oder, Hang? Natürlich, wir werden es auch beibehalten. Ja, schauen wir mal. Also der musikalische Werdegang ist ja nie linear, sondern manchmal stagniert er und manchmal da springt er umher und ja, schön gesagt, weiter geht's im Programm, horcht noch ein bisschen rein, heute wir 2 in der Mix und ja, und das und kann ich rein. Tune in, nein. Go. Oh, Tja, Hagen, jetzt muss ich dich mal fragen, willst du nicht was sagen zu deiner DJ-Kultur? Ich? Ja, okay, was willst du denn wissen? Du willst ja bestimmt wissen, wie das eigentlich überhaupt so angefangen hat. Genau. Also da, wo ich herkomme, das ist weit, weit im östlichsten Ostzipfel von der Bundesrepublik. Ja, haben wir angefangen, ich mit Schuldiscos, wie alle Tape-Mixing, danach kamen die Platten, die ersten Nachbauplattenspieler, wie schon so viele unserer Gäste hier erzählt haben. Danach erste private kleine Feiern im Jugendclub, so Anfang der 90er. Ja, und dann ging es eigentlich so richtig los für mich mit dem Auflegen, wo ich hier in Dresden war. Ich bin nach Dresden gekommen, 97, habe zufälligerweise gleich, nicht sofort, sondern fast gleich einen Resident-Job damals im Parkhotel bekommen bei Vivito. Danke nochmal an Antje und Bernd. Ja, war dort 4 Jahre Resident. Hab dadurch natürlich auch viele Gigs bekommen und leg sozusagen bis heute eigentlich immer noch auf. Habe natürlich den Style auch etwas geändert. Angefangen damals von Hip-Hop, House bis Reggae über Techno, Trance. Ja, bis ich heute wieder bei House Minimal Techno gelandet bin eigentlich. Und ich bin auch für alles offen und spiele auch alles, sofern es möglich ist und die Leute es auch mögen. Ja, und das zu mir eigentlich. Kurzer Abriss davon. Und bei dir? Also mit Schuldisco kann ich nicht bieten. Ich glaube, ich war aus der Schule raus, wo das erstmal losging mit der Musik. In der Erfurt Bundeswehr, da habe ich die ersten Erfahrungen gemacht. Platten gesammelt im Pure Record Store. Grüße an Matthias da draußen. Und der weitere Werdegang dann halt in Dresden mit dem Studium und wo es das Hardwax noch gab. Die Erfahrung bei Francis und Doc und Fabian, der dann zwischenzeitlich mal verschwunden war, weil er selber dienen musste. Und dann ist man halt dran geblieben. Ach ja, Daniel Quascher, da gehen auch noch Grüße raus. Ich hoffe, man trifft sich mal wieder, Kleiner. Und ja, nun schleiche ich hier so durch die Gegend und versuche mein Glück als Freestyle-Künstler, der eigentlich keinen richtigen Stil vertritt, sondern irgendwie alles auf den Plattenteller legt, was ihm gefällt. Und da irgendwo noch so eine sinnvolle Zusammenstellung sucht, was ordentlich rockt, kickt und die Leute genau zum Shaken bringt. Als mein Abriss der ganzen Sache und das Radioprojekt eigentlich erst hier mit dir als neue Version der eigenen Kreativität. Und ich bin ehrlich froh, dass wir damit angefangen haben, obwohl wir uns ein bisschen Zeit ließen. Das Internet war ja schon längst erfunden und mit ihm die ganze Internetradio-Showse, die wir mal einen Hintern hochbekommen haben. Und damit angefangen, dass man so die Schwierigkeiten bekommen, ist ärgerlich. Bei anderen läuft es glatt, aber er will schon, dass das Leben glatt läuft. So ist es doch immer aufregend, man weiß nie, was kommt. Und ärgert sich halt mit Leuten rum, die irgendwie die Kusche nie aufkriegen und einen den Weg verbauen. Da sage ich dazu, wir arbeiten aber dran und sind natürlich auch dran, uns auch nicht, ich will nicht sagen zu vergrößern, aber weiterzuentwickeln und möglicherweise auch auf anderen Channels aktiv zu werden. Wartet ab, was da kommt. Wir sind selber gespannt, ob sich da was entwickelt. Wir hoffen natürlich, aber sind guten Mutes. Ich würde sagen, erstmal weiter mit Musik und bis dann gleich. We'll be right back. Thank you. Thank you. eigentlich einen Wunschkandidaten für unsere Sendung? Ja, den gibt es. Da waren wir auch schon dick dran. Ich hoffe, es klappt in diesem Jahr. Ganja, wenn du das hörst oder hören solltest, du bist dran, egal ob du Zeit hast oder nicht. Und wenn ich bis in die Ukraine hinterherfliegen muss, um dir drei Wörter aus deinem Mund rauszulocken, du bist dran. Das ist ein Wunschkandidat für mich. Ansonsten, ja, Wunschkandidaten gibt es viele. Ja, ich würde sagen, aber mehr halt nicht im nationalen, klar im nationalen Bereich auch, aber halt auch im internationalen Bereich. Das ist ja immer schwer ranzukommen und hier in unserer Low-Budget-Radio-Produktions-Studio-Einheit, sage ich jetzt mal, hat das eh immer einen anderen Touch, als wie man das wirklich sehr professionell macht. Aber grundsätzlich, Wunschkandidaten haben wir viele. Wir hoffen auch ein paar ranzukriegen in Zukunft. Auch vielleicht nochmal ein paar andere Leute aus nationaler Sicht, also oder besser gesagt überregionaler Sicht hier ranzukarren und euch zu präsentieren. Ich habe da nämlich auch schon jemanden im Auge und das verrate ich aber jetzt noch nicht. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wir auf alle Fälle unsere Möglichkeiten ausbauen werden in Zukunft und euch ja Infos im Bereich Musik, Producing und sonst was zukommen lassen. Über diese Radio-Show. Horsch, horsch. Informative Quelle, Sanif Experiment. Aber wir bleiben beim Sonntag, oder? Natürlich. 18 bis 20 Uhr, 2 Stunden reichen aus. Und für alle eine Spielwiese, ihre Platten mal neu zu sortieren. Tja, ich grüße auch den Ganja, freue mich riesig. Wenn das dann endlich mal klappen sollte, hätte ja lang gedauert. Bringt bitte etwas Zeit mit. Mit dir können wir oder möchten wir gern lange und viel reden. Und ansonsten gebe ich einen Haken das Mikrofon für ein paar letzte Worte. Ja, ich an dieser Stelle, dadurch, dass unsere Zeit ja mit 2 Stunden zwar nicht knapp, aber trotzdem kurz bemessen ist, möchte mich nochmal bei allen Gästen und zukünftigen Gästen schon mal im Voraus bedanken. Dann, ja, trotz einiger Querelen bei unserem Host, Provider oder weiß der Kuckuck, wie man das nennt, ich hoffe, das könnte in Zukunft noch klappen. Ja, des Weiteren sind wir natürlich dran, auch auf anderen Channels aktiv zu sein, das sagte ich vorhin, glaube ich schon. Und das war's von mir. Ich freue mich auf die nächste Sendung in 14 Tagen. Da haben wir wahrscheinlich wieder Gäste da oder werden auf alle Fälle wieder Gäste da haben. Und ja, das war's. Und ich gebe nochmal ab an den Rick. Der hat noch wahrscheinlich was zu sagen dazu. Zum Schluss. Und tschüss. Tja, hier meine letzten Worte. In der heutigen Sendung. Ich möchte mich natürlich bei meinem Kollegen hier bedanken für das eine Jahr technische Unterstützung. Ohne ihn hätte es so nicht geklappt. Und allein hätte ich das niemals hinbekommen. Bin natürlich froh, dass das zwischen uns zwei so gut funktioniert. Die Sendung hat doch echt zusammengeschweißt, möchte ich fast sagen. Und es ist immer wieder schön, 14-tägig hier mit Hagen sich zusammenzusetzen und ein bisschen zu schwätzeln. Ansonsten geplant ist noch eine DVD, aber ich glaube, davon haben wir schon eine ganze Weile eher gesprochen. Ich hoffe, nun nach einem Jahr wird endlich mal was, dass wir die ganzen 24 Sendungen eben auf einen so einen Rolling bringen. Für alle die, die interessiert sind hier in Dresden, zumindest für alle Künstler, den werden wir dann eine geben. Und ansonsten checkt bank.de, dort gibt es halt die Sendung zum Download, dort gibt es Informationen und wir würden uns freuen, wenn ihr halt auch mal ein Feedback rüber sendet an uns, wie es euch gefällt oder irgendwelche Wünsche, was wir mal sagen sollen. Dann für heute, macht's gut, einen schönen Abend und bis in 14 Tagen.